Berlin ziehen, weil sie meinen, hier sei es wunderschön. Doch nach ein paar Jahren schon fangen sie alle an, richtig krass abzustöhnen, weil hier die Leute dichter stehen und sich mit fremden Gesichtern sehen, sich gegenseitig auf den Trichter gehen. Man kann das alles nicht verstehen, wie soll man hier auf Nummer sicher gehen? Wo herrscht die harsche Freundlichkeit? In Berlin. Wo lebt jeder nach seiner Fasson? In Berlin. Wo quatscht jeder seinen eigenen Jargon? In Berlin. Und wo komm ich her? Ach, Berlin. Da bin ich hingezogen, weil damals alle Autoren nach Berlin zogen. Weil Berlin, so stand es in den Zeitungen, sei die einzige Stadt in Deutschland, die nicht wie Deutschland sei. Nicht behäbig, nicht provinziell. Wer an die Zukunft glaube, insbesondere die Zukunft der Kultur, der müsse nach Berlin. Sie hatten recht. In Berlin überdeckte der Gedanke an die glorreiche Zukunft die Gegenwart. Meine bestand aus Nebenjobs, die so miserabel bezahlt waren, dass man in Stuttgart oder München wahrscheinlich empört auf die Straße gegangen wäre. Aus Verlagen, die mahnten, ich solle doch an den Markt denken, den internationalen, auf dem Texte als Massenware gehandelt wurden. Eine Ware namens Content, Inhalte. Eine aufregende Form, ein ungewöhnlicher Klang, ja ein eigener Blick auf die Welt. Das waren Ideale aus einer Zeit vor Erfindung des Verlagsmarketings, das mir eine Schere in den Kopf verpflanzt zu haben schien. Ich rannte von Event zu Event, um Kontakte zu knüpfen, chattete mit Leuten aus aller Welt, um neue Ideen zu generieren. Das Leben war schnell und atemlos. Dann begann auch noch der Bauboom. Die Mieten stiegen. Die Wohnungen über mir wurden wochenweise untervermietet an Filmpraktikanten und Partytouristen. Nachts wachte ich auf vom Gelächter im Treppenhaus. Großstadt ist aber auch Moloch. Das heißt, man kann sich auch Tag und Nacht ablenken, man kann auf alle Partys gehen der Welt und kann sich vollkommen verlieren und kann am Ende des Tages sagen, ich habe jetzt mich beschäftigt mit diesem und jenem und war jetzt da und dort, aber am Ende habe ich selber gar nichts geschafft und habe gar nichts auf die Reihe bekommen, weil ich selber eigentlich nie bei mir war. Ich war immer nur im Außen, ich war immer nur in der Ablenkung und das fällt einem ja in so einer Stadt auch wirklich leicht, die ja auch nie stillsteht und das ist auch eine Gefahr. Das war die Band Mocke Malheur. Beim Mittagessen in einem Gasthof im Hochschwarzwald. Dort ist die Sängerin Magdalena Ganter aufgewachsen. Zum Studium zog sie nach Berlin und blieb. Mit 40 wuchs in mir das gegenteilige Bedürfnis, eines, für das ich mich schämte, nach Rückzug. Rückzug aufs Land. Meine Kollegen nannten es Verspießerung. Dabei durchforsteten sie doch selbst die Immobilienanzeigen nach verfallenen Bauernhäusern, an denen sie bis an ihr Lebensende herumbasteln würden. Vor dem Einschlafen malte ich mir eine Landlustidylle aus. Fachwerkhöfe, Zwiebelkirchtürme und ein Häuschen für mich allein, in dem ich am Kachelofen sitzen und über die Globalisierung nachsinnen konnte. Eines Tages stieß ich im Internet auf eine Ausschreibung. Dorfschreiberstipendium in Eisenbach. Das lag laut Wikipedia im Schwarzwald auf 1000 Meter Höhe und hatte weder Bahnhof noch Autobahnanschluss. Ich schrieb eine enthusiastische Bewerbung. 5 Monate später kam die Zusage. Für eine kostenlose Unterkunft und 3 Monate Gehalt. Für die ich nichts weiter tun sollte, als zu schreiben. Zu schreiben, was und wann ich wollte. Hurra, dachte ich. Deine Landlustexistenz nimmt Form an. Dann kam ich an in diesem, nun ja, Kaff. Eisenbach als Industriestandort weltgewandt, international vernetzt. Große Firmen und eine lange Tradition, Internationalität, auch die Uhren. Der Industrie des also 18., 19. Jahrhunderts war schon international. Das ist schon traditionell entwickelt. Das sind lange Entwicklungslinien der Feinmechanik und der karge Boden. Es gibt nicht so viele Erwerbsmöglichkeiten für viele Menschen. Man muss sich etwas außerhalb der Landwirtschaft oder der Forstwirtschaft suchen, um hier überhaupt am Ort leben zu können. Das ist Michael Grieshaber, ein Unternehmer. Grieshaber Feinmechanik, gegründet 1883 von seinem Urgroßvater, Spezialist für Zahnräder und Schneckenantriebe. eine von 12 Metallfirmen, die in Eisenbach für den internationalen Markt produzieren. Zu meinem Entsetzen. Denn als ich die verspiegelten Werksgebäude erblickte, sah ich meinen Landlusttraum dahinschmelzen wie den schmutzigen Schnee in der Frühlingssonne. Auf 2100 Einwohner kommen in Eisenbach 1500 Industriearbeitsplätze. Und fast alle schienen sich ein Haus gebaut zu haben. Hinter den Werkshallen erstreckten sich Einfamilienhaussiedlungen, die auf wenigen Quadratmetern die unterschiedlichsten Baustile vereinten. Das Ganze war umzingelt von Wäldern, die wirkten, als wären sie auf dem Reißbrett entworfen. Schwarz, soldatisch gerade und geometrisch abgezirkelt. In hehrem Gleichmut beschloss ich, meine Zeit hier ausschließlich in der Ferienwohnung zu verbringen, die mir der örtliche Kulturverein zur Verfügung gestellt hatte. Der Förderkreis Kreatives Eisenbach, der jedes Jahr einen Schriftsteller zum Schreiben hierher einlädt. Doch man ließ mich nicht. Gleich am ersten Tag klingelte der Förster, um mir den Wald hinter der Wohnung zu zeigen und zu erklären, wie man Holz macht. Dabei hatte die Ferienwohnung eine Ölheizung. Die Motorsäge ist ein Zweitaktmotor, ein Hochleistungsmotor. Der dreht zwischen 12.000 und 14.000 Umdrehungen. Ist also ein richtiges Sportgerät eigentlich. Man sagt im Volksmund ja auch Fichtenmoped dazu. So, jetzt können wir das Ganze gleich mal starten. Das wird hier relativ laut. Die Säge ist jetzt noch kalt, die muss jetzt erstmal warm laufen. Darum geht die am Anfang erst ein paar Mal aus. Aber das gibt sich jetzt dann gleich. So wie das hier mache ich das also mit ca. 20 bis 30 Stier im Jahr. Die fahre ich dann mit meinem Hänger nach Hause und schmeiße sie erstmal auf den Haufen. Und dann spalte ich die nochmal fein mit dem Hydraulikspalter. Da war ich jetzt ca. 50 Stunden war ich da dran. Am Anfang dachte ich, warum erzählt Karl Meister mir all das, ohne zu fragen, ob es mich auch interessierte? Warum schleppt er mich ständig in den Wald? Könnten Sie sich vorstellen, dauerhaft in der Stadt zu wohnen? Nein. Klares Bekenntnis. Sagen wir mal, ein Vierteljahr vielleicht. Aber darüber hinaus kann ich mir es nicht vorstellen. Was wird Ihnen am meisten fehlen? Das häusliche Umfeld. Der Wald, die Natur, der Berg, alles miteinander. Was ist für Sie Heimat? Schwierige Frage. Stellen wir nochmal zurück. Da mache ich mir erstmal Gedanken. Das kann man nicht also aus der Lameng beantworten. Das ist mehr. Mehr was? Hä? Mehr Emotionen. Brauchen Leute das heute noch? Also ich auf jeden Fall, wie es den anderen geht. Also ich kenne aber viele Gleichgesinnte. Hier? Ja. Und ich kenne also verschiedene Leute, die auch nach ihrer Pensionierung noch jeden Tag wieder im Wald sind. Auch Mitarbeiter von mir. Die kommen auch nicht los davon. Also verwachsen sein oder? Verwurzelt sein, wenn wir beim Baum bleiben. Nach dem 5. Waldbesuch verstand ich. Karl Meister war mit diesem Wald so verbunden, dass er über ihn redete wie über ein Familienmitglied. Ist doch nicht einmal ein Laubwald, dachte ich. Doch dieser Nadelwald war sein Lebensinhalt. Und den wollte er mir zeigen. Ein Freundschaftsangebot. Es war nicht das Einzige. Jeder, den ich beim Einkaufen oder auf einem der vielen Festle kennenlernte, zeigte mir ein Stück von seinem Alltag. Die Eisenbacher machten mir das Leben leicht, indem sie mich zum Teil ihres Lebens machten. Ohne großes Primborium. Sie nahmen mich einfach mit. Zum Beispiel zur Badischen Zeitung Redaktion Hochschwarzwald. Zu Peter Stellmach, dem Redaktionsleiter, der mir, der gelernten Journalistin aus der Hauptstadt, als erstes erzählte, dass man in der Stadt beinahe mitleidig auf Lokaljournalisten herabblickte. So im Laufe der Jahre hat man schon immer den Eindruck, dass diejenigen, die sich um die Karnickelzüchter kümmern oder zu Hauptversammlungen von Vereinen laufen, dass die halt ja, so an zweiter Stelle stehen. Und dass die Kollegen, die die große Politik, die große Wirtschaft und auch den großen Sport behandeln, dass die eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung auch viel wichtiger sind. Ich sehe das ganz anders. Also ich bin gern ins Lokale gegangen und ich wollte auch nie weg von hier, weil ich glaube, man hat nirgends so eng den Kontakt zu den Leuten, zu den Problemen der Leute als hier auf dem Dorf. Wir sind, glaube ich, auch ein Stück weit Kitt für die Gesellschaft, für die dörfliche, örtliche Gesellschaft. Zu Kitten hat es wahrscheinlich einiges gegeben in Eisenbach. Denn in Eisenbach wurde zwangsweise zusammengefügt, was nicht zusammen wollte. Moderne Industriesiedlung und traditionell geprägtes Bergbauerndorf. Bei der Gebietsreform Mitte der 70er Jahre wurde der Weiler Schollach, der in einem engen Hochtal liegt, der Gemeinde zugeschlagen. Peter Kleiser, der Ortsvorsteher und Erbe des ältesten Bergbauernhofes dort, ist besorgt. Denn Schollach schrumpft. Die Höhenlandwirtschaft wirft zu wenig Ertrag ab. Schule und Laden wurden geschlossen. Immer mehr Jüngere ziehen weg. Die Kleisers haben einen Teil des Hofes als Ferienwohnungen ausgebaut. Schollach sei besonders bei Touristen aus den Golfstaaten beliebt, erzählt Peter Kleiser. Die seien begeistert, dass es hier fast so aussehe wie früher. Fast wie zu den Zeiten, als der Schneckenhofwirt von Schollach den ersten Skilift der Welt erfand und Städter sich mit Pferdeschlitten dort hinaufbringen ließen, um auf Holzbrettern durch den Schnee zu gleiten. Und das so ursprünglich scheinende Dasein der Bergbauern zu bestaunen. Wann bringst du das Auto wieder? Ja, kann das in Ordnung mitgehen. Was heißt noch, ja? Ja, also gut. Es hat doch nur ein Sohn geerbt hier, ne? Ja, das sind ja, meistens eins. Weil wir sind ja nicht im Realteilungsgebiet, sondern wir sind ja eigentlich geschlossene Hofgüter. Ach, geschlossene Hofgüter. Und die kriegen halt Ersatz. Abfindung halt. Meistens halt wurden die ausbezahlt. Das ist ja eigentlich schon eher in den Gegenden, wo es eben keine Realteilung gibt, dass die Höfe am reichsten sind. Ne? Bei mir, ich komme aus dem Münsterland, ja. Das ist auch so, riesige Höfe, ja. Alles zusammengehalten. Da hat jeder seine Äckerle gekriegt oder seine Wiese oder irgendwas. Und das ist irgendwann mal so klein geworden, dass man das mit viel Geld hätte oder müsste zusammenfliegen durch die sogenannte Flurbereinigung. Ja, genau. Seit wie vielen Generationen sind Sie denn jetzt? 17. Unglaublich. Von wann ist der Hof? Also wir können also weit zurück bis 1529. Mit wie vielen Generationen wohnen Sie hier? Mit drei? Ja, bis mit drei. Meine Mutter lebt ja noch. Und der Vater ist verstorben vor 3,5 Jahren. Und die Mutter, sie lebt noch, sie ist jetzt 86. Und dann eben wir und dann die Kinder halt, ja. Was wir jetzt natürlich gemacht haben, wir haben das Haus gebaut vor 15 Jahren circa, dass man sich schon irgendwie räumlich trennt. Also nicht eine Küche, das ist dann doch ein bisschen heftig. Das funktioniert eigentlich nicht immer. Du meinst es blöd? Ja, habe ich gemeint, ja. Wie viele Bauern, also die richtig als Landwirte noch tätig, gibt es hier noch? Es ist so, es machen eigentlich fast alle. Was nicht, entweder Ferienwohnungen oder gehe Arbeiter sind sogar zum Teil auch Facharbeiter in der Industrie. Also so richtig ausschließlich gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn die wirtschaftliche Grundlage kaputt geht, dann ziehen die Leute aber wirklich weg. Und die verlassen wirklich den Haus und Hof. Könnten Sie sich vorstellen, woanders zu wohnen? Ich kenne jetzt nichts anderes. Ja. ich kenne jetzt praktisch nur. Also ich fühle mich eigentlich wohl hier, gell? Ja. Also ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ich habe meinen Beruf hier, meine Arbeit. Ja. Und meinst du, jetzt hat er genug geredet? Und fühlst du dich auch wohl hier? Ja. Oder willst du woanders wohnen? In Kinderheim. So wie in Schollach, so hatte ich mir ein Bergdorf vorgestellt. Zumindest äußerlich. An arabische Touristen hätte ich aber ebenso wenig gedacht, wie an den Wunsch nach Neubauten, wie ihn die jungen Schollacher hegen. Nein, ich hätte nicht gedacht, dass ein Dorf so viele verschiedene Welten hinter seinem Ortsschild vereint haben könnte. Was mich am meisten überrascht, die Toleranz und die Offenheit. Meine Großstadtkollegen hatten mich gewarnt. In einem badischen Dorf, da wirst du auf Engstirnigkeit und Borniertheit treffen. Mit deinem Lebensentwurf fällst du da aus dem Rahmen. Doch niemand in Eisenbach hat ein Wort darüber verloren, dass ich gelbe Lederjacken trage, kinderlos bin und mein Geld mit etwas volkswirtschaftlich so Unproduktivem wie Literatur verdiene. Wir leben doch nicht auf dem Mond, hat Unternehmer Michael Grieshaber gesagt, der im Übrigen Literaturwissenschaften studiert hat. Eines freilich wäre für die Leute hier nicht akzeptabel, wenn man sich auf die faule Haut lege. Ich glaube, man akzeptiert sehr viel, aber natürlich ist ein Leistungsethos da. Dadurch, dass es sehr viele Arbeitsplätze gibt, kann man schon sagen, ja, wenn man hier etwas werden will, dann hat man hier die Chance, das auch zu werden. Ne? Und wenn man gar nichts werden will, kann man dann ja auch leben? Man ist vielleicht dann isolierter oder man muss sich halt dann einbringen. Also das kann ich schwer einschätzen. Also man könnte ja auch als homosexuelles Paar, als Hausmann, könnte man hier leben, ohne sich irgendwie ausgegrenzt zu fühlen oder angestarrt. Gut, man hat sicher andere Kreise, in denen man sich dann bewegt. Das ist aber in der Stadt nicht anders, würde ich sagen. Es gibt hier ein großes Vereinsleben, die schauen, kann der Sport, kann der Musik und dann ist alles gut. Da gibt es kein, oh, die Eltern sind ja Türken oder sind Italiener oder sind arbeitslos. Ich sehe keine heile Welt. Es gibt hier genauso die Drogen- und Familiendramen. Aber wenn man hier eine Pegida-Demonstration organisieren wollte, dann wäre man sicher ziemlich allein. Nein, keine heile Welt. Und nicht die Postkartenidylle, die ich im Schwarzwald erwartet hätte. Ein durchschnittlich hässlicher Ort, in dem das noch zu funktionieren scheint, wofür Deutschland in meiner Jugend so bewundert wurde. Das mittelständische Wirtschaftsmodell. Mit Familienunternehmen, kleinen Kungeleien und einem, wie es mir scheint, gewissen Verantwortungsgefühl für die Mitarbeiter. Im Gegensatz zu meinem Umfeld in Berlin fühlen sich hier die meisten Leute sicher. Vielleicht aus diesem Sicherheitsgefühl heraus sind viele bereit, sich zu engagieren für die Gemeinschaft. Ein Engagement, das Dreh- und Angelpunkt des Dorflebens ist. Denn in Eisenbach gibt es keine Cafés, kein Theater oder Fitnesscenter. Wer etwas erleben will, muss das selbst organisieren. So hat es mir auch der Bürgermeister geraten, der mir dann für eine Kinovorführung von Dokumentarfilmen die Mehrzweckhalle zur Verfügung gestellt hat. Kostenlos. Es ist wie oft im Leben ein Geben und Nehmen. Man muss sich dann auch selbst schon einbringen. Also ich denke, zu einseitig machen es die Leute auf Dauer nicht mit. Weil die sind, ich will nicht sagen reserviert, aber sie sind doch etwas vorsichtig, auch in dem Öffnen anderen Personen gegenüber. Aber wenn sie dann mal auch Vertrauen gefasst haben und eben Zugang gefunden haben zu dem jeweils neu zugezogenen, dann kann das schon auf eine dauerhafte Freundschaft werden oder auch eine Verlässlichkeit oder auch springt der Funke dann über manchmal in Nachbarschaftshilfe. Das heißt, man ergänzt sich, gerade weil bei uns zum Teil auch zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten nicht unmittelbar vor der Haustür sind, dann bringt man sich gegenseitig was mit oder man guckt mal nach der Oma oder so oder nach den kleinen Kindern. Also das ist bei uns vielleicht etwas unkomplizierter. Neugierig sind sie schon, meine Nachbarn. Aber wenn man gleich am Anfang ein bisschen was von sich erzählt, dann wird man in Ruhe gelassen. Oder ich habe es nicht mitbekommen oder es hat mich nicht gestört, wenn geredet wurde. Denn ich musste ja niemandem etwas beweisen. Ich war hier weder groß geworden, noch wollte ich hier eine Praxis eröffnen. Man ist natürlich auf dem Land nicht mehr anonym, sondern man muss bereit sein, wenn man erfolgreich sein will als Arzt auf dem Land, sich zu integrieren in eine Dorfgemeinschaft, in eine Ortsgemeinschaft. Das heißt, Veranstaltungen besuchen, Mitglied in Vereinen werden, auch mal zu Dingen gehen, die einem vielleicht nicht so gefallen. Ich war nicht unbedingt ein Fan von Blasmusik oder von Laientheateraufführungen. Das war mir völlig neu damals, ja. Da ist man halt hingegangen und hat es dann auch nicht gefunden. Und es ist einfach dann mehr die soziale Komponente, ja. Der Arzt muss dabei sein, der muss sich zeigen, der muss gesehen werden, der muss deutlich machen, dass er Teil der dörflichen Gemeinschaft ist. Und das ist ganz wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Und wenn jemand dazu nicht bereit ist und das nicht will, muss er in der Stadt bleiben. 30 Jahre lang war Jochen Hacker der Landarzt von Eisenbach. Er ist nachts auf Bauernhöfe gefahren und hat Großmütter reanimiert, hat Kinder auf die Welt gebracht und auch mal ein Schaf. Dass er eigentlich nie so richtig Freizeit gehabt habe, nun, das sei eben so gewesen. Vielleicht ist es ja das, was das Landleben ausmacht, dieser Verzicht auf Optionen, auf einen Chefarzttitel, auf eine Adresse, die als cool gilt, auf Entertainment und ein höheres Gehalt. auf Verfeinerung, Ausdifferenzierung, Abwechslung, vor allem aber auf Wahlmöglichkeiten. Selbstbescheidung. So hat es Magnus Cordes Schmidt genannt, Musiktherapeut und Komponist, der selbst lange in der Großstadt gelebt hat, der mich eingeladen hat, um über Kultur auf dem Land zu diskutieren und mich für das Kulturorganisieren auf dem Land zu begeistern. Wenn man hier im Land an einer Bushaltestelle steht und jeden Tag dieselben Leute trifft und dann irgendwann mal guten Tag sagt, und dann ist das eine Geschichte, die man nicht ausschalten kann, weil am nächsten Tag trifft man sich wieder und da fängt an, sie was zu drehen und sich zu bewegen. Und wie geht's weiter? Das ist eine Geschichte, aus der man nicht aussteigen kann. Kann man nicht aussteigen. Ist das beängstigend, wenn man aus einer Großstadt kommt? Oder? Diese Verbindlichkeit, klar, das ist eben das Gegenteil von der Anonymität und das macht schon Angst. Gibt es auch Freiheit? Wenn man sich dem aussetzen kann und das gestaltet und mit diesen Geschichten und Begegnungen lebt, dann ist das, glaube ich, dann lebt man im Jetzt und nicht in seinem Film. Braucht es dafür eine bestimmte Bereitschaft oder glaubst du, das kann jeder? Eine Grundvoraussetzung ist, dass man irgendwann in seinem Leben zum Punkt kommt, wo man nicht nur seinen Vorlieben nachgeht, sondern dass man auch anfängt, darüber nachzudenken, warum man was nicht mag. Warum man bestimmte Kunst nicht mag, warum man bestimmte Aspekte an sich selber nicht mag und an anderen. Und wenn man da hingeht und das mal nicht aus Gewohnheit vermeidet, dann, glaube ich, kann man sich auf die Geschichten, die einem das Land bieten, einlassen. So, Merle, du hast jetzt lange Zeit in Berlin gelebt und gearbeitet und jetzt warst du ein Jahr im Schwarzwald. Wie ist das Fazit? Also das Fazit ist, dass ich mich immer mehr von Berlin entfremdet habe. Ich habe vor allen Dingen von Freunden gehört, dass irgendwas mit mir nicht stimmen könnte, weil ich es ausgerechnet im Schwarzwald, der ja sowas wie eine Klischeelandschaft ist, dass ich mich da so wohl fühle. Und es war ganz schwer zu vermitteln, was außer der Stille so toll sein soll. Von der äußeren Wahrnehmung scheint es da außer Landschaft nicht so viel zu geben. Und eigentlich habe ich gemerkt, wie sehr man sich mit einer Landschaft verbinden kann. Und ich bin auch sehr mit dem Dorf verbunden. Ich empfinde das als eine wirklichere Verbindung. Das hat so eine andere Konstanz und durch die Konstanz kriegt es eine größere Tiefe. Auch eine andere Nähe? Es ist alles so anfassbar. Also das Leben ist viel körperlicher. Lisa Heinzel ist Dokumentarfilmerin, eine Kollegin, die in Sachen Landleben schon immer ein Vorbild war. Sie ist gleich nach dem Filmstudium mit ihrem Mann in den Schwarzwald gezogen. Ich war da nicht so konsequent. Meine Wohnung in Berlin habe ich immer noch untervermietet. Es ist nicht schlecht, sich ein Türchen offen zu halten, dachte ich zunächst. Denn die Angst, vergessen zu werden, nagte an mir, beruflich und privat. Dann kam der Winter und in Eisenbach wurde es noch stiller als sonst. Kneipe? Zu glatt die Straße. Bioladen? Zu weit unten im Tal. Und dann fiel auch noch das Internet aus. Es schneite und schneite. Ich saß fest. Und das war wie eine Befreiung. Ich schaute aus dem Fenster meiner Ferienwohnung hinauf in die wirbelnden Flocken und beschloss, einfach da zu bleiben. so mit ihrer Kälte. Lob der Genügsamkeit von Merle Hilbk mit Claudia Jahn. Regie Iris Drügekamp. Produktion Südwestrundfunk 2016. Und nun ein Essay aus dem Jahr 1966, Provinz als Lebensform, Die Gekränkten von Karl Amery. Der Wiener, stets auf legere Grausamkeit bedacht, hat den bösartigsten Witz über das Schicksal des Provinzlers erfunden. Ein aus der Metropole nach Linz verschlagener Beamter schildert einem alten, zufällig wiedergefundenen Freund die eigene Entwicklung wie folgt. Im ersten Jahr, da meinst du stirbst. Im zweiten Jahr, na, du wirst allmählich ein bisschen deppert. Und im dritten, da bist du immer Linzer. Ist damit unser Thema vielleicht schon erschöpfend behandelt? Keineswegs, aber der Witz bietet einen guten Ausgangspunkt für unsere Betrachtung. Der Linzer, das ist ein Kollektivbegriff, ein Kollektivvorurteil, so wie der Jude, der Neger. Kollektivbegriffe sind Resultat und Vorwand der Diskriminierung. Und damit taucht schon ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Symptom des Selbstverständnisses der Provinz auf. Der Provinzler ist ein Objekt der Diskriminierung. Aber während es eine immer stärkere Weltmeinung gibt, die gegen rassische und religiöse Diskriminierung ankämpft, ist der Provinzler nach wie vor ein wehrloses Objekt. Wenn dem Kabarettisten, dem Feuilletonisten, dem Komödienschreiber der Dampf ausgeht, und oft schon lange vor diesem Stadium, vermag er sich immer noch mit Ortsnamen wie Komotau, Dittmoning, Scheibs oder Wanne-Eickel seine sicheren Lacher zu verschaffen. Und der Scheibser, der Komotauer oder Wanne-Eickeler, der im Parkett sitzt, wird sich hüten, nicht mitzulachen. Er weiß sich gehandicapt und er kann es bis zu einem gewissen Grad sogar verstehen, dass man über sein Handicap amüsiert ist. Das Handicap ist so alt wie die Stadt selbst, das heißt, so alt wie die Großstadt, die Metropole. Der erste, der perfekteste und arroganteste Großstädter war wohl der Athener. Und seine Witze über die Böotier sind bekannt. Mühelos verdrängte er dabei die Tatsache, dass die glitzernde Pracht seiner Kapitale im Wesentlichen aus den Geldern eben jener Provinztrottel errichtet war, über die er sich lustig machte. Auch daran hat sich nicht sehr viel geändert. Die Metropolen, das sind eben die Zentren, in denen Geld ausgegeben wird, und noch die Millionenstadt ist insoweit Provinz, als sie schuftet und nicht kassiert oder ausgibt. Auch das weiß heute der Provinzler. Er ist schließlich kein Analphabet, wie Weiland der Böotier. Er ist, stellen wir das gleich fest, teilweise sogar solider gebildet als der Großstädter. Er ist durch viele Stränge, durch Verwandtschaft, Geschäft, Rundfunk, Auto, Zeitung, eng mit den Metropolen verbunden. Er hat sogar objektive Gründe, sich dem Großstädter in vielem überlegen zu fühlen. Die Lebensmittelpreise in der Provinz sind im Ganzen günstiger, das Bauen entschieden billiger, das Leben geselliger, die Achtung der Mitbürger ist leichter zu haben. Und dennoch, es bleibt ein Handicap, Provinzler zu sein. Dabei ließe sich das Schicksal und die Eigenheit des Provinzlers auch aus der entgegengesetzten Perspektive definieren, der des Dorfes nämlich. Der Provinzler ist eine Zwischenform, ein kulturanthropologisches Amphibium. Ihm fehlt die aus der Begrenzung erwachsende Selbstsicherheit des Dörflers ebenso wie die aus der Unverschämtheit erwachsende des Großstädters. Und merkwürdig, was die Rastlosen, die Großstadtsüchtigen an der Provinz nicht mögen, was sie an ihr verspotten oder verfluchen, das ist keineswegs das Dörfliche, wie sie es verstehen. Im Gegenteil. Romantik übers Dorf gebreitet, das ist eine großstädtische Projektion. Nein, es muss Spezifika der Provinzexistenz geben, die sich ebenso vom Dorf wie von der Großstadt unterscheiden. Wie lassen sich diese Spezifika beschreiben? Da ist das erste wichtige Phänomen die Verspätung der kulturellen Signale. Sie gehen von der Großstadt aus und kein Journal, kein Wort- oder Bilderstrom über Presse- und Ätherwellen vermag dieses Schicksal zu ändern. Während der Dörfler, soweit er nicht selbst Provinzler geworden ist, auf die Marotten der Großstadt pfeift und oft genug den Spaß erlebt, dass der Großstädter wie Antaeus zur Scholle zurückflüchtet, fühlt die Provinz den gar nicht so dunklen, aber immer starken Drang, up to date zu sein. Und immer wieder sieht sie dieses Ziel entschwinden. Sie ist ein schnellfüßiger Achilleus, dem die großstädtische Schildkröte immer wieder davonläuft. Da baut ein eifriger Provinzler ein modernes Café mit Resopalbar, indirekter Beleuchtung und Mixdrinks und muss erfahren, dass inzwischen das formlose Espresso schick geworden ist. Er redet von Autofahrten nach Italien und hört, dass Mann jetzt nach Mallorca fliegt. Er beeilt sich, eine Chartermaschine zu heuern und muss zur Kenntnis nehmen, dass Mann bereits in Sardinien Ferien macht, ohne fließendes Wasser und Strom. Wohlgemerkt, das hat nichts mit Bildung zu tun, jedenfalls nicht im akademischen Sinn. Der Provinzler, haben wir gesagt, legt mehr Wert auf Bildung als der Großstädter. Seine Gymnasien sind im Durchschnitt besser, die Bildungsprogramme der Rundfunkanstalten haben nirgends treuere Hörer als in der Provinz. Und nicht viel anders steht es mit den Abonnements der Metropolitantheater. Es wäre einmal eine Umfrage wert, festzustellen, wie viele Großstädter nur anlässlich des Besuchs von Provinzverwandten ins Theater kommen. Und der Provinzler arbeitet an dieser Bildung. Er reist in die Metropole, um ein Stück von Shakespeare in der neuen Inszenierung von X zu sehen. Er hat das Stück nochmals gelesen, auf Englisch und Deutsch. Er hat einiges über X gelesen, in sogenannten Weltblättern oder Wochenzeitschriften. Er bemüht sich einzudringen. Und dann lacht sein großstädtischer Freund und sagt, wenn du die Inszenierung verstehen willst, brauchst du nur zu wissen, dass X kokst oder spinnt oder seine dritte Frau losgeworden ist, Zutreffendes bitte anzukreuzen. Mit anderen Worten, dem Provinzler fehlt das Element. Er ist, schwer bewaffnet mit Schnorchel, Barracuda-Flossen und Harpune, ins Wasser der Großstadt gestiegen und muss zusehen, wie ihm ein windiger Hecht vor der Nase wegschwimmt. Besser noch, die Schildkröte schwimmt ihm davon, ihm, dem schnellfüßigen Unterwasser-Achilleus. Nun ist der Provinzler von Haus aus geduldig. Aber es kann nicht ausbleiben, dass er sich zumindest unbewusst in einem Zustand permanenter Gekränktheit befindet. Man diskriminiert ihn. Er will Sartre kennenlernen, kommt ins Café Flore und stellt fest, dass Sartre längst ausgerückt ist. Vor ihm, ja vor ihm, dem Provinzler. Die Großstädter, diese Flatterhaften, hat er sich gefallen lassen, aber seit sie mit dem Bus aus Maubeuge anreisen, ist er getürmt. Warum? Sind die ernsthaften Bewohner von Maubeuge vielleicht schlechtere Gesprächspartner als wild gewordene Studenten mit Kinnbärten? Sind sie vielleicht keine Menschen? Ja, die Frage wurde gestellt. Es sind in Deutschland Heimatbücher erschienen mit dem Titel Komotauer oder Wanne Eickeler oder Tittmoninger sind auch Menschen. Dass diese Art der Apologie von umwerfender Komik ist, gehört zur Tragödie der Provinz. Gelegentlich verwandelt sich diese Gekränktheit in sehr interessante öffentliche Überzeugungen. So lässt sich in Bayern ein besonders hartnäckiges, wenn auch wesenloses Gespenst beobachten, der Münchner Zentralismus. Vor allem in fränkischen und schwäbischen Gauen wird er gefürchtet und bekämpft. Ich muss gestehen, dass ich dieser Überzeugung vom Münchner Zentralismus lange Zeit verständnislos gegenüberstand. Bayern wird doch im Wesentlichen nicht von Münchnern, sondern von Franken und Oberpfälzern verwaltet und regiert. Und was die Münchner Kommunalverwaltung anbetrifft, so ist sie bestimmt eine der lässigsten und kommodesten, die an der Spitze irgendeiner Millionenstadt zu finden ist. Woher sollte also dieser Münchner Zentralismus kommen? Ich fürchte, er ist eine Rationalisierung. Die Rationalisierung der urbanen Strahlkraft nämlich, die sozusagen automatisch von der Metropole ausgeht. Ähnliche Missverständnisse sind in den USA festzustellen. So etwa die im Mittelwesten tief eingefressene Überzeugung von der Verschwörung des urbanen Ostens gegen die eigentlichen amerikanischen Werte. Was aber sind nun die Gründe für diese kulturelle Signalverspätung? Sind sie vermeidbar? Sind sie abzuschaffen? Vielleicht. Aber nur, wenn der Provinzler seine wichtigsten gesellschaftlichen und menschlichen Vorteile aufgibt, mit anderen Worten, wenn er seine besondere Art der sozialen Bindung aufgibt. Der Großstädter gewinnt ja seine vielberufene Freiheit aus der Tatsache, dass er wieder zum Jäger geworden ist. Mensch mit Mensch ist für ihn das Mitglied seines Clans oder mehrerer durch die Pluralität seiner Interessen gebildeter Clans. Mit ihnen, seinen Clangefährten, jagt er im Dschungel aus Steinen, Asphaltautos und Individuen, die er nicht kennt und die nichts angehen. Der Dörfler andererseits ist nach wie vor auf den universalen, nachbarlichen Zusammenhalt angewiesen, der zwar Feindschaften, Todfeindschaften, aber keine rigorose Kastenbildung erlaubt. Der Provinzler ist nicht so frei wie der Großstädter, seine kongenialen Jagdgefährten zu wählen, aber auch mit der universalen Nachbarschaft ist es bei ihm vorbei. Er ist gezwungen, aus den Tausenden seiner Mitbürger die Gruppe herauszufinden, in der er funktionieren kann. Meist wird hier freilich gar keine Wahl vollzogen, sondern die Gruppe wählt ihn, determiniert ihn, legt ihn fest. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass hier eine der tiefsten Wurzeln provinzieller Malays zu finden ist. Und aus ihr wachsen allzu rasch und allzu leicht zwei unausrottbare provinzielle Überzeugungen. Erstens die Überzeugung, dass der größte Teil der sozialen Umgebung schicksalhaft ist. Unvermeidlich wie das Wetter oder das Finanzamt. Und zweitens das speziell provinzlerische Subjekt-Objekt-Gefühl gegenüber dem Nächsten. Das ist die Malaise, die vielleicht den größten Prozentsatz von Bright Young Men heute in die Großstädte treibt. Und es ist gar keine Frage, dass ein drückender gesellschaftlicher Zustand aus diesen Voraussetzungen entsteht und entstehen kann. Die Mehrheit der sozialen Kontakte in der Provinz, das wird wohl jeder bestätigen können, der dort lebt oder gelebt hat, ist aufgezwungen, vom gesellschaftlichen Pflichtbewusstsein diktiert. Relativ wenig gefühlt wird das in der breiten Basis der sozialen Pyramide unter Arbeitern und kleinen Gewerbetreibenden, aber das Problem verschärft sich, je weiter oben auf der Pyramide der Provinzler zu Hause ist und findet seinen prägnantesten Ausdruck in der mühevollen Runde der Pflichteinladungen, an die man geschnallt ist wie der orientalische Sklave an sein Mühlrad. Seit vielen Generationen ist dieser Aspekt provinziellen Daseins zum literarischen Anlass geworden. Eng verbunden mit diesen sozialen Zwängen ist die Konvention. Auch das haben die Literaten erkannt und sie greifen die Konvention seit ebenso vielen Generationen an, ohne sie auflösen zu können. Sie kann sich gar nicht auflösen, weil sie situationsbedingt ist. Mit Zucht und Sitte im engeren Sinne, umgekehrt gesprochen mit Heuchelei oder Puritanismus, hat sie nur mehr entfernt zu tun. Der Provinzler lebt genauso moralisch bzw. unmoralisch wie der Großstädter. Ja, Kenner versichern, dass man gut daran tut, in die Provinz zu gehen, wenn man wahre Sittenlosigkeit kennenlernen will. Der Sektumsatz per capita auf Faschingsfesten der provinziellen Jeunesse Dorée ist erheblich, die vorausgehenden, parallel laufenden oder nachfolgenden Affären desgleichen. Die moralische Schnellstraße, die das Auto den Menschen eröffnet hat, kennt der Provinzler mindestens genauso gut wie der Großstädter. Nein, die Konventionen der Provinz sind sozialer Art. Sie haben dafür zu sorgen, dass die Kontinuität der unentrinnbaren Gruppe gewahrt bleibt. Der Großstädter, der Jäger im kleinen Clan, tut sich leicht. Er kann jede beliebige soziale Katastrophe zurücklassen und morgen einen neuen Haufen finden oder eine neue Einsamkeit, je nachdem. Er kann gewissermaßen sein Leibpferd zum Konsul ernennen, wie Weiland Caligula, und niemand wird sich darum scheren. Aber in der Provinz will man, muss man, den Hut vor dem Herrn Konsul ziehen, und so wird nie, nie ein Pferd zum Konsul in Komota werden. Das erklärt die Notwendigkeit der kulturellen Signalverspätung. Kulturelle Signale können erst dann aufgenommen werden, wenn sie konventionsfähig werden, wenn sie eine neue Konvention aus sich entlassen oder der bestehenden Konvention angepasst werden können. Es gibt in der Provinz kaum ein unkonventionelles Element. Wer wirklich unkonventionell sein will und es auch fertigbringt, der wird notwendig zum Einsiedler, zum Hieronymus im Gehäuse. Je nach landschaftlicher Begabung, Bayern und alemannische Gaue verfügen über mehr Talente dieser Art, findet man überall in der Provinz diese Eremiten. Sie sind kulturell unfruchtbar, das heißt, sie sind in einigen Fällen vielleicht erst für das 22. Jahrhundert fruchtbar. Genauso gut aber und wesentlich öfter sind sie Käuze, Erfinder von längst Erfundenem, Denker von längst Gedachtem, Querköpfe, Querlieger und Querschießer. Sie stellen keine neuen Signale, jedenfalls keine solchen, die sinnvoll abgelesen werden können, und ihre Nachbarn, von denen sie sich abschließen, verstehen ihre Sprache nicht. Nun hat natürlich dieser Zustand der Konvention seine positive Seite. Nur der geistige Vagabund würde es begrüßen, von einem Pferd regiert zu werden. Der Provinzler ist, aufs Ganze gesehen, politisch und sozial leistungsfähiger als der Großstädter. Seine Konvention, das heißt der Zwang, innerhalb klar erkannter und erkennbarer Gruppierungen zu leben und zu denken, nötigt ihn zur politischen Aktivität im weitesten Sinne. Auch wo die Interessen regieren, und wo regieren sie nicht, sind sie nirgends anonym, sondern leicht mit Personen zu identifizieren. Ja, man kann sagen, dass auf der provinziellen Ebene das große, legitime Feld der politischen und sozialen Interessen liegt. Auf diesem Feld trainiert die Provinz eine große Schar von Politikern und entsendet sie auf weitere Felder der Aktion. Gäbe es Statistiken über die Herkunft von Politikern, Beamten, Funktionären, sie würden bestimmt einen ungewöhnlich hohen Prozentsatz von Provinzlern aufweisen. Und selbst der Politiker, der geografisch aus der Großstadt stammt, kommt bestimmt eher aus ihrer provinziellen Schicht oder Komponente als aus der eigentlichen metropolitanischen Creme. Schärfer als in Deutschland noch wird diese Provenienz der Politiker in den USA sichtbar, wo sich mächtige politische Maschinen vorzugsweise um provinzielle, ärmliche, noch von dem Zusammenhockbedürfnis der Immigration oder der Segregation gezeichnete Viertel bilden. Diese politische Begabung der Provinz hat auch handfeste geistige Gründe. Gut gemachte Politik kommt ohne herzwärmende, positive, allzeit als Begriffsmünzen verfügbare Klischees nicht aus. Und diese Klischees müssen mit einem hohen Grad von Überzeugung vorgetragen werden, wenn sie wirken sollen. Diese Notwendigkeit ist aber dem heutigen großstädtischen Trend diametral entgegengesetzt. Vor allem das Gespräch der Intelligenzia lebt vom raschen Verschleiß der Klischees, lebt vom Aufzeigen der Lüge, der Halbheit, der Schiefheit in Denk- und Redeklischee und das geheiligte Schlagwort der Herbstsaison wird zum Spottwort des Frühjahrs. Dies noch mehr als alle Doktrinen trennt den Politiker von den zersetzenden Intellektuellen. Es geht längst nicht mehr darum, ob der Politiker demagogische oder demokratische, faschistische oder sozialistische, klerikale oder atheistische Begriffsmünzen verwendet. Entscheidend wichtig für ihn ist es, dass diese Begriffsmünzen einen soliden, geistigen und emotionalen Kurs behalten müssen, wenn sein Geschäft einen Sinn haben soll. Es ist bezeichnend, dass weder die konservative noch die fortschrittliche Partei, weder die institutionelle Kirche noch der verfasste Sozialismus mit ihren Intellektuellen viel anfangen können und wollen. Denn der Intellektuelle kann, wenn er sich ernst nimmt, keine starren Valuten gelten lassen und keine Klischees. Er muss zersetzen, das ist sein Geschäft. Und die Großstadt ist dafür die ideale Operationsbasis. Vielleicht auch das kleine Dorf, wo er mit seiner Kühnheit allein ist. Auf keinen Fall aber die Provinz. Hier ist das bisschen Clan nicht vorhanden, das er braucht, um seinem Geschäft nachzugehen, von gesellschaftlicher Macht ganz zu schweigen. Nun ist diese gesellschaftliche Macht auch in der Großstadt für den Intellektuellen kaum vorhanden oder doch nur in wenigen ihrer Oasen. Aber der Provinzler überschätzt, wie man immer wieder erfährt, eben die Macht der Zersetzer maßlos. Er vermutet, dass diese Zersetzer ihr Geschäft mit der gleichen unschuldigen gesellschaftlichen Aggressivität betreiben, die ihm gang und gäbe ist. Er nimmt eine Verschwörung an, wo noch nicht einmal eine Klick am Werk ist. Er vermutet, dass die Geister in den Lüften nach einer wohlgeplanten Strategie vorgehen, dass sie sein Schicksal bestimmen oder doch bestimmen möchten. Und darum ergreift er Maßnahmen, die ihm nötig erscheinen, um sich vor dieser Gefahr zu schützen. Ja, der Provinzler ist schicksalsgläubig. Besser gesagt, er hält den Bereich des Machbaren für sehr begrenzt, genau auf seinen überschaubaren Lebensbereich begrenzt. Die Welt, sie ist ihm ein riesiges en soi, um einen existenzialistischen Terminus anzuwenden, ein undurchschaubares und objektiv determiniertes Gebilde, aus dem es ein bescheidenes Segment, einen bescheidenen Gewinn herauszuschneiden und zu verwerten gilt. Eine Beförderung, einen Profit, einen billigen Baugrund, eine metaphysische oder philosophische Gewissheit. Darauf allein kann und will er seine Maßnahmen beziehen. Sein Verhältnis zur Obrigkeit und zu den Honoratioren, über das so viel gewitzelt wird, ist letzten Endes ein Verhältnis zum Schicksal. Eine Vorentscheidung zugunsten der überkommenen Hierarchie, zugunsten der Konvention und damit eine Vorentscheidung zur Hinnahme dessen, was die Vorsehung schickt. Er weiß nicht, dass Schicksal nichts anderes ist als die Resultante von Millionen solcher Vorentscheidungen. Mit anderen Worten, er weiß nicht, wie sehr er sich selbst und andere durch seine Schicksalsgläubigkeit und seine scheinbar so bescheidenen Maßnahmen determiniert. So wird das Verhalten des Provinzlers seine Auffassung über das Machbare und über die Vorsehung auf doppelte Weise zum Schicksal für uns alle. Nehmen wir zunächst ein anonymes Beispiel. Da lebt in X-Stadt ein Akademiker Y. Er hat einen Sohn, der eben das Abitur hinter sich gebracht hat und zum Studium in die Großstadt gehen soll. Was wird er dort treiben? Welchen Einflüssen wird er unterliegen? Wird er sich heimatlos fühlen? Wird er den lebendigen Konnex mit der Tradition oder Konvention des Elternhauses verlieren? Das, so meint der Akademiker Y, kann vielleicht vermieden werden. Schließlich ist er, der Vater, alter Herr eines Chors und in der Z-Straße der Landeshauptstadt steht ja das Haus der Eboria, eine stattliche Angelegenheit voller Clubsessel, Billard- und Ping-Pong-Tischen. Man ist gar nicht so unmodern, was diese Dinge betrifft, und mit einer nicht kleinen Lesebibliothek. Sohn Y wird sich also dem Chor seines alten Herrn anschließen. Er ist dadurch, vielleicht, für seine Welt gerettet, der hundertarmigen Sirene Großstadt entzogen, dem Einfluss kaschubischer Schnauzbärte, wilder Mädchen und lyrischer Untergangsadvokaten. So weit und so gut sieht's der alte Herr. Aber indem er diese reaktive Entscheidung trifft und sie seinem Sohn schmackhaft zu machen weiß, tut er natürlich noch viel mehr. Er trifft eine Herrschaftsentscheidung, und zwar in zweifacher Weise. Erstens hat er den Brückenkopf der Provinz in der Großstadt verstärkt und erweitert, und zweitens hat er in aller Unschuld dafür gesorgt, dass auch in Zukunft Deutschland von Korporierten regiert, verwaltet, verarztet oder unterrichtet wird. Denn wenn Sohn Y eintritt, müssen natürlich auch Sohn U, Sohn V und Sohn W eintreten, wenn sie nicht im kommenden Rennen um die guten Plätze hoffnungslos ins Hintertreffen geraten wollen. Es ist noch keine Arbeit geschrieben worden über die provinzielle Funktion der deutschen Chors- und Studentenverbände. Sie sollte unbedingt geschrieben werden. Vater Y hat, indem er rein defensiv zu reagieren glaubte, seinen Söhnen, seinen Enkeln, Millionen anderer Söhne und Enkel ein Schicksal bereitet. Es ist durchaus möglich, dass irgendwann einmal in nicht allzu ferner Zukunft ein Eboria auf den Knopf drückt, der nicht nur das Leben der aktiven und alten Herren, sondern auch das Leben der Schnauzbärte, der wilden Mädchen und der zersetzenden Intellektuellen beenden wird. Wir haben auch ein prominenteres Beispiel. Jeder politisch Interessierte kennt das welthistorische Gespräch, das Bundeskanzler Adenauer im Claridge Hotel zu London führte, jenes Gespräch, in dem er die Worte prägte: »Mein Gott, was soll nach mir aus Deutschland werden?« Es war eines der besten Gespräche, wohl auch das ehrlichste, das wir von ihm kennen. Es hat ihn vor unverdächtigen Zeugen als ehrlichen Gegner des deutschen Nationalismus ausgewiesen, hat die Kraft freigelegt, die ihn antrieb, eben die Besorgnis vor jenem Nationalismus, den er in einem langen Leben fürchten gelernt hatte. Aber, und das zählt für unsere Betrachtung, er hat ihn als ein Schicksal beschrieben, als eine undurchsichtige Materie, eine kompakte Masse, die man umkreisen, an die Kette legen, verdrängen muss. Reaktiv und defensiv gegen diesen monolithisch empfundenen Nationalismus handelnd, hat er vielleicht eben jene Kräfte mobilisiert, die heute einzig noch als Träger des künftigen oder vielleicht schon des gegenwärtigen deutschen Nationalismus in Frage kommen. Ist dieses prominente Beispiel zu weit hergeholt? Ich glaube nicht. Adenauer ist ja auf eine ideale Weise wirklich der Kanzler der deutschen Provinz gewesen. Seine Tugenden waren die Mäßigung, die Ablehnung des Größenwahns, eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und jenes Gespür für persönliche Verhältnisse, das man nur in Rathäusern lernt. Seine Schwächen und Stärken waren letzten Endes identisch. Eine überstarke Betonung der Taktik, Misstrauen gegen das Vokabular und die Denkweise der Intelligenz und vor allem, die Behandlung der Vergangenheit. Besser gesagt, das Unterlassen jeder Behandlung der Vergangenheit. Diese 12 Jahre, diese leidigen, waren Schicksal. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und er war der Mann, der die Bürde dieses Schicksals übernahm. In aller Unschuld beschloss die Provinz, dass man nichts damit zu tun gehabt hatte oder doch nur im Sinne der Ausbeutung des Herausschneidens bescheidener Gewinne aus dem allgemeinen Zustand der 1000 Jahre. Dass eben diese Ausbeutung und Anpassung die wichtigste Existenzgrundlage des Dritten Reiches war, davon wollte man nichts wissen. Insofern ist die allgemeine Verantwortungslosigkeit, das allgemeine Nicht-Dabei-Gewesen-Sein des Jahres 1945, über das unsere westlichen Alliierten so fassungslos staunten und staunen, absolut ehrlich gewesen. Ja, es ist sogar mit einer ebenso ehrlichen Bereitschaft für die heutige zuständige Demokratie Westdeutschlands vereinbar. Damals, 33 bis 45, war eben das Schicksal mächtiger, heute sind wieder die Taktiker dran und die Materie der Welt ist gefügiger geworden. Wie lange wird sie es bleiben? Mit anderen Worten, wie lange noch wird der deutsche Provinzler den Eindruck haben, dass er den Signalen der Metropolen, den Fortschritten der internationalen Zentren folgen kann? Von dieser Frage hängt noch viel mehr ab als das Schicksal der Provinz. Die Provinz, so viel ist klar, die Provinz ist um vieles stärker als die Metropolen, wenn sie sich in bestimmter Weise organisiert oder organisieren lässt. Wenn die permanente Gekränktheit zum Ressentiment und das Ressentiment zum Programm wird. Vergessen wir nicht, auch Hitler war, bewusstseinsmäßig, ein Provinzler. Er war als Realschüler der depperte Linzer des zitierten Wiener Witzes. Seine Weltanschauung bestand aus einem dritten und vierten Aufguss großstädtischer Suppen, die die deutschen Privatdozenten in Österreich, ein entlaufener Wachauer Zisterziensermönch, eine vulgarisierte Richard-Wagner-Kultur und der antisemitische Herr von Schönerer zusammengekocht hatten. Mit den Ressentiments der schwarz-weiß-roten Hindenburg-Deutschen im Altreich ergab dies die kritische Masse, das willig gelöffelte Gift, an dem Deutschland starb. Dass Hitlers emotionale, charakterliche Eigenschaften für die deutsche Provinz ganz untypisch waren, dass er im Unterbewussten die Grausamkeit, Entschlusskraft und Besessenheit eines östlichen Steppenherrschers besaß, das eben machte die Tragödie vollkommen. Er verstand es, an ein Schicksal, eine Vorsehung zu appellieren, die ausgerechnet mit den drittklassigen Mythen seiner Realschülerzeit zusammenfallen sollte. Er verstand es, die reaktive Gekränktheit, das Gefühl des Zu-Kurz-Kommens, in ein weltweites Aggressionsprogramm zu verwandeln. Indem er dem deutschen Provinzler vorschwindelte, dass er nach wie vor anständig, das heißt von einem System unentrinnbarer Werte gehalten und determiniert war, veranlasste er ihn zur systematischen Antimoralität. Das Maß und die Mäßigkeit der Provinz hat er damit freilich beseitigt oder doch die Provinz veranlasst, sie auf 1000 Jahre zu vergessen. Unter Adenauer ist sie, wie wir meinen, ziemlich willig wieder in alte Zustände zurückgekehrt, aber diese Willigkeit ist nicht die der Reue, sondern der Anerkennung der normativen Kraft des Faktischen, eben dessen, was man als Schicksal zu begreifen nicht aufgehört hat. Gehen wir ruhig einen Schritt weiter, fragen wir, darf Reue unter solchen Voraussetzungen überhaupt erwartet werden? Welche Handlungen soll man denn bereuen, wenn man sich gar nicht als Handelnden versteht, sondern als Reagierenden, als mühsam um seine Existenz und sein gutes Recht kämpfenden Familienvater, Handwerksmeister, Amtsarzt oder Postangestellten? Wenn es um nichts anderes geht und gegangen ist, als um dieses bisschen, eine schnelle Beförderung, ein gewisses gesellschaftliches Selbstgefühl, eine wärmende Weltanschauung und die Sicherheit vor jeder Art von Zersetzung? Das ist's, was die Umerziehung zur Farce und die Entnazifizierung zur Illusion gemacht hat. Wir fordern den deutschen Provinzler und auch den in der Großstadt zu einer Einsicht auf, die er dem Stand der gegenwärtigen Dinge nach gar nicht haben kann. Wir sind ungeduldig mit ihm, weil er unbußfertig ist und verwechseln unsere eigene Mobilität, die Leichtigkeit, mit der wir alte heute abstreifen, mit Bußfertigkeit. Wir fordern unnachsichtige Entfernung der Schuldigen von gestern und bedenken nicht, dass dies für den Provinzler die Zerstörung seiner ganzen komplizierten Sozialverhältnisse bedeuten würde. Nun ist mein Antifaschismus hoffentlich so weit bekannt, dass diese Betrachtungen nicht als Plädoyer für die Mörder aufgefasst werden können. Im Gegenteil, es scheint mir ungemein wichtig und dringlich, dem Kampf gegen die Mörder von gestern und morgen eine breitere, eine gesündere Basis zu geben als die, die er augenblicklich hat. Und diese Basis ist nur in der deutschen Provinz zu finden. Sie ist unser Schicksal. Schicksal verstanden als Resultante von Millionen Vorentscheidungen. Der Provinzler und sein Verhältnis zum Schicksal, sie bestimmen eben unser Schicksal von morgen. Der großstädtische Ideenbetrieb ist inzestuös. Er wird nicht in der Breite fruchtbar. An einem Programm zur Bewusstmachung wirklicher Schicksalsverantwortung fehlt es. Gelänge es uns, den tragikomischen Wettlauf zwischen Achilleus und der Schildkröte durch eine wirkliche Kommunikation zu ersetzen, hätten wir wenigstens die ersten Schritte auf dem entscheidenden Weg zurückgelegt, auf dem Weg zur Bewusstmachung der Schicksalsverantwortung. Wenn diese Verantwortung erst einmal bewusst wird, dann dürfte sie fast von selbst einen Großteil jener reaktiven Gekränktheit abbauen, aus der heute der Provinzler sein und unser Schicksal zimmert. Provinz als Lebensform, die Gekränkten von Karl